kommen in Kolonnen mit Lasserlo ist gut. Sie sind zwar nicht sehr glücklich, ach so kennen wir den Juden. Ja, ja, ja, der Jude ist wieder da. Oh, oh, oh, ach bin ich froh. Nun, nun, nun, da hat er was zu tun. Schön, schön, schön muss er duschen gehen. Er zieht ne finstere Miene, aber ich pfeif offen dann. Es kommt die Knicksche Schiene, dann geht der Ofen an. Ja, ja, ja, der Jude ist wieder da. Oh, oh, oh, ach bin ich froh. Nun, nun, nun, da haben wir was zu tun. Schön, schön, schön muss er duschen gehen. Dann geht's mit Lappenseife ins Federhaus hinein. Mit Waschen ist dann Sense, Zyklon, Behege gut rein. Ja, ja, ja, der Jude ist wieder da. Oh, oh, oh, ach bin ich froh. Mir was zu tun. Schön, schön, schön muss er duschen gehen. Und wer dann noch lachen kann, den hebt man sich gut auf. Denn jeder Lagerarzt nimmt Arbeit gern Kauf. Ja, ja, ja, der Jude ist wieder da. Oh, oh, oh, ach bin ich froh. Schön, schön, da haben wir was zu tun. Schön, schön, schön muss er duschen gehen. War sehr makaber, doch wie will man es erreichen? Treu dem alten Spruch, nur wer gewinnt, geht über Leichen. Ja, ja, ja, der Jude ist wieder da. Oh, oh, oh, ach bin ich froh. Nun, nun, nun, da haben wir was zu tun. Schön, schön, schön muss er duschen gehen. Und wer nicht mag dies Liedchen, gehört nicht zu den reinen Guten, sondern zählt zum billigen Abschaum, ich meine alte Juden. Ja, ja, ja, der Jude ist wieder da. Oh, oh, oh, ach bin ich froh. Nun, nun, nun, da haben wir was zu tun. Schön, schön, schön muss er duschen.